Ja, das zweite Kapitel von Sophiechen und der Riese heißt Wer? Ein Mensch war das nicht. Das war unmöglich ein Mensch. Er war nämlich viermal so groß wie der allergrößte Mensch, den es gibt. Er war so groß, dass sein Kopf höher war als die Fenster im ersten Stock der Häuser an der Dorfstraße. Sophiechen riss den Mund auf, um laut zu schreien, aber sie konnte keinen einzigen Ton herausbringen. Ihre Kehle war wie zugeschnürt und ihr ganzer Körper starr vor Schreck. Die große, schwarze Gestalt kam auf Sophiechen zu. Sie bewegte sich, die langgezogene Gestalt, ganz dicht an den Häusern auf der anderen Straßenseite entlang und versteckte sich in den schattigen Winkeln, wo das Mondlicht nicht hinkam. Die Gestalt schlich sich immer näher und näher und näher heran, aber sie kam nur ruckartig vorwärts. Sie hielt an, dann ging sie wieder ein Stückchen weiter, dann machte sie wieder Halt. Und was machte das große dunkle Ding da draußen? Aha, jetzt endlich konnte Sophiechen erkennen, was dieses Wesen da eigentlich trieb. Vor jedem Haus hielt es an und spionierte durch die Fenster in das obere Stockwerk. Es musste sich herunterbücken, um in die oberen Fenster hineinsehen zu können. So groß war dieses Wesen. Das Wesen hielt vor einem Haus an und spionierte herum. Dann glitt es zum nächsten Haus und hielt wieder an und spionierte wiederum. Und so ging es die ganze Häuserzeile entlang. Mittlerweile war die Gestalt schon sehr viel näher gekommen, sodass Sophiechen sie etwas besser erkennen konnte. Je mehr sie erkennen konnte, desto klarer wurde ihr, es musste sich um eine Art von Lebewesen handeln. Zwar nicht um ein menschliches Lebewesen, das sah man deutlich, aber ein Lebewesen war das auf jeden Fall. Vielleicht war das ein Riesenlebewesen. Sophiechen spähte angestrengt über die neblige, mondscheinerleuchtete Straße hinüber. Der Riese, wenn man das, was da zu sehen war, einen Riesen nennen konnte. Der Riese hatte einen langen, schwarzen Mantel an. In der einen Hand hielt er etwas, das sah aus wie eine sehr lange, dünne Trompete. In der anderen Hand trug er einen großen Koffer. Der Riese hatte jetzt gerade Halt gemacht vor dem Haus von Herrn und Frau Ganting. Die Gantings hatten einen Gemüseladen an der Hauptstraße. Im ersten Stock über dem Laden lag ihre Wohnung. Die beiden Kinder der Gantings schliefen in dem Zimmer zur Straße hin, das wusste Sophiechen. Der Riese spähte durch das Fenster in das Zimmer, in dem Michael und Anne Ganting schliefen. Wahrscheinlich heißen die Michael und Anne, weil es spielt in England, ne? Von der anderen Straßenseite konnte Sophiechen das genau beobachten und hielt den Atem an. Sie sah, wie der Riese einen Schritt nach hinten tat und seinen Koffer auf das Straßenpflaster stellte. Er bückte sich und klappte den Koffer auf. Er holte etwas daraus hervor. Das sah aus wie ein viereckiges Glasgefäß mit einem Deckel zum Zuschrauben. Der Riese schraubte den Deckel ab und kippte das Glas in den Trichter seiner langen Trompete. Sophiechen sah das alles mit an und zitterte vor Aufregung. Sie sah, wie der Riese sich wieder aufrichtete und dann das Trompetendings in das offene Fenster hineinschob, hinter dem die Gantingskinder schliefen. Sie sah, wie der Riese ganz tief Luft holte und in die Trompete hineinpustete. Es war kein Ton zu hören, aber Sophiechen konnte sich denken, dass jetzt das, was vorher in dem Glas gewesen war, durch die Trompete mitten in das Kinderschlafzimmer der Gantings hineingeblasen worden war. Was das wohl sein mochte? Als der Riese seine Trompete aus dem Fenster wieder herauszog und sich nach seinem Koffer bückte, drehte er zufällig den Kopf herum und warf einen Blick über die Straße. Im gleißenden Mondlicht erkannte Sophiechen blitzschnell ein ellenlanges, bleiches, runzliges Gesicht mit ungeheuer großen Segelohren. Der Nasenrücken war scharf wie eine Messerklinge und rechts und links von der Nase funkelten zwei Augen hervor. Und diese Augen richteten sich haargenau auf die kleine Sophie. Das sah irgendwie unheimlich aus, als wären es Teufelsaugen. Sophiechen schrie auf und flüchtete sich weg vom Fenster. Sie flitzte quer durch den Schlafsaal, hechtete in ihr Bett und krabbelte unter die Decke. Da ringelte sie zusammen, mucksmäuschenstill und zitterte und bibberte. Ende des zweiten Kapitels.